für die Konstruktion Kammeroper oder lag das einfach nahe, weil es in Hamburg ist, sozusagen? Also für mich war, ich hatte ja vorher schon gesagt, die akustischen Gegebenheiten, wenn ich nicht verstärkt arbeiten will, dann scheidet Kampnagel schon fast aus, weil die Räume zu groß sind. Mhm. Und diese kleine schwarze Box, eigentlich doch ein bisschen sehr klein konzipiert, leider ein bisschen klein, aber akustisch doch ganz gut, dass man Direktklang hat. Das ist sozusagen die akustische Entscheidung, der Raum ist schwarz, frei bestuhlbar, natürlich an die Oper angebunden. Das ist sozusagen, das waren die akustischen Gründe. Es gibt aber auch politische Gründe, warum wir die dann doch auch gewählt haben oder sozusagen wir versucht haben, uns da reinzuhebeln. Weil vor 2 Jahren war das, glaube ich, gab es ja so eine Initiative der Besetzung der Opera Stabile, die sogenannte freie Opera Stabile, wo es eigentlich darum ging, der Oper mal klarzumachen, also der Staatsoper in Hamburg klarzumachen, die haben einen sehr teuren neuen Raum von der Kulturbehörde bezahlt bekommen und nutzen den nicht. Wir haben dann mal ausgerechnet in der Zeit, also vor 2 Jahren im Sommer, waren zum Teil 3 Spieltage im Monat. Und dann aber auch mit das Opernensemble singt Udo Jürgens. Also jetzt nicht irgendwie eigene Produktion. Mhm. Es gab schon Ansätze zu einer Reihe. Ich glaube, 1, 2 Musiktheaterprojekte hatten sie auch schon gemacht im Rahmen der Blackbox. Dann gab es diese Besetzung und es gab auch ein Gespräch bei der Kulturbehörde, wo die Oper verpflichtet wurde und sehr deutlich darauf hingewiesen wurde, dass der Raum genutzt werden soll. Und es gab von der Kulturbehörde auch den Wunsch, die freie Szene da zu integrieren. Und dann haben wir gedacht, naja, dann nehmen wir uns auch den Raum, weil Exit G ist ja jetzt nicht eine Produktion der Oper, sondern von der Kulturbehörde geförderte, aus dem Produktionsmitteltopf für Theaterprojekte, Musiktheaterprojekte gefördert. Und man braucht eine Spielstätte und dann sozusagen haben wir gesagt, ja, da gibt es diese Spielstätte doch, die wollen wir nutzen. Gut zentral, auch gut ausgestattet, technisch natürlich, akustisch gut und da wollen wir rein, auch als freie Szene, die wir ja letztlich dann doch sind, über den Förderungskonstrukt. Und jetzt muss man sagen, also der Support von der Oper ist absolut super. Also die Arbeitsbedingungen und das, was wir von der Oper kriegen an Techniker und absolut kooperativ. Also ich war damals ja mit bei der Besetzergruppe und wir haben mit der Oper verhandelt und mit der Kulturbehörde und das war sehr konfrontativ. Und das hat sich aber sozusagen dann so offensichtlich so eingeregelt, dass die jetzt auch da ein Stück weit sich bewegt haben und da jetzt auch von ihrer Seite was passiert, aber auch andere Produktion wieder verstärkt reingenommen worden. Also insofern war der Druck doch auch politisch sinnvoll damals. Mhm. Gut, da wird es ja auch bald eine Umstellung geben. Ich glaube, der Intendant wechselt, die Intendanz wechselt. Genau. Das ist da, welche konkreten Auswirkungen das dann hat, das wird man dann erst so richtig sehen können. Also er will auf jeden Fall, das ist sein Plan, die Oper Stabile wieder als Ort zeitgenössischen Musiktheater, so Oper, Konzert vielleicht, jedenfalls da gibt es Pläne, die wieder zu reaktivieren als Ort des Experiments. In meinen Recherchen habe ich dann deine Werkliste auch angeguckt und festgestellt, dass ihr schon 2 Opern geschrieben habt, die noch nicht aufgeführt wurden. Wäre das eine Idee, die nochmal aufzuführen oder ist es jetzt irgendwie auch ein bisschen vorbei? Also praktisch wäre das da angemessen oder passend und jetzt, das ist, ich weiß es nicht, ist ja manchmal so schwierig, das entsteht aus so einem Prozess raus und dann ist es. Also ich wäre total gespannt, dass eine von den beiden oder beide auch umgesetzt zu sehen. Also jetzt auch Exit G hat sicher viel mit diesen ersten beiden Opern zu tun, weil das einfach die Vorarbeit dazu auch war. Und also Michael ist immer sehr kritisch mit älteren Sachen. Ich glaube, wenn er sich die Partitur anguckt, dann will er alles umschreiben. Also könnte das dann wieder 3 Jahre dauern. Das wäre natürlich schade. Aber eigentlich sind das, also ich würde es einfach wahnsinnig gerne mal umgesetzt sehen. Und wir haben uns da auch viele Gedanken darüber gemacht, wie behandelt man Stimme. Also wie ist gesprochener Text und gesungener Text oder gesungenen Text gibt es da auch nicht. Also da war das schon getrennt und dann hatten wir aber in der zweiten Oper zum Beispiel Sänger, die sprechen und singen. also Sprache sprechen und nicht sprachlichen Gesang. Und das sind alles so Formen, wie man damit umgehen kann, dass heute eigentlich kein Text mehr gesungen werden kann, wo wir was zu ausprobiert haben. Mhm. Also von daher wäre ich sehr gespannt, das zu sehen. Also die Situationen sind durchaus ähnlich, die im Libretto den Rahmen vorgeben. Also zum Beispiel Scream ist die erste Oper von 2001 bis 2003. Die erste Szene ist in der Würstchenbude an der Mönckebergstraße. Das heißt, das war sozusagen ganz klares Setting, bestimmten Ort zu wählen, der jetzt nicht unbedingt operntypisch ist. Dann die zweite Oper war Allertal Ost. Die spielt in einer in der Raststätte Allertal Ost, wo es um auch ein sehr soziales Thema geht, um Kündigungen. Die Raststätte läuft nicht mehr. Es gibt eine neue Managerin, die dann einen anderen Zug reinbringen will und die Kollegen, die dann darauf angewiesen sind. Also es gibt eine ganz klare sozusagen Alltagsgeschichte, auch mit einer Alltagstragik, weil es also ein Jobverlust ist ja sozusagen heute wirklich auch ein tragischer Einschnitt für viele. Da gibt es sozusagen dann, das ist auch die Fortsetzung, quasi einen Alltagsrahmen zu nehmen, ein Alltagssetup zu nehmen für eine Geschichte und die sozusagen in diesen musikalischen Rahmen zu integrieren. Und wie ist das, also wenn, ich meine, du hast ja schon auch viele Kontakte, wie ist es dann so, wenn du so an Institutionen oder an Räume gehst und sagst, du willst das machen, ist es dann einfach oder ist es eher so, also du hast ja auch vorher gesagt, dass praktisch die Oper sozusagen im aktuellen Musikbereich eher so eine marginale Position hat, ist das dann eher so ein, wäre das dann wahrscheinlich ein längerer Prozess der Diskussion oder der Verständigung, dass dem Veranstalter klar wird, dass es was anderes ist, was ihr da machen würdet? Oder ist das? Also das ist so, es gibt zwei Absurditäten. Erstens, eine Oper zu schreiben ohne Auftrag, so blöd ist eigentlich niemand. Okay. Der zweite Aspekt ist, dass natürlich die Intendanten sozusagen ihre, die würden, also das kommt, ich glaube, wahrscheinlich ist es noch nie vorgekommen, dass jemand mit einer fertigen Oper irgendwo hingeht und der Intendant sagt, super, machen wir. Sondern der Intendant will eigentlich dann Aufträge gut dotiert an Leute von sozusagen, die er auswählt, wo er sich das Profil mitschärfen kann und auch meistens an Leute, die in dem Musikbetrieb auch schon bekannt sind und die auch natürlich sozusagen das Opernhaus füllen. Das heißt, es darf dann nicht allzu schräg und experimentell sein. Das heißt, da ist die Politik von vornherein eigentlich so, dass die Vorgehensweise fast unmöglich ist. Und wir haben alle drei Opern auch, oder die beiden jedenfalls bei den ersten an verschiedene Veranstalter geschickt. Wir sind rumgefahren. Es war einfach nichts möglich. Okay. Das ist fast unmöglich. Und deswegen mussten wir jetzt ExitG ja eben auch selbst produzieren. Also Antrag stellen bei der Kulturbehörde. Ach so. Geld für bekommen und dann quasi als Produzenten selbst alle Arbeit machen, damit das Ding dann mal aufgeführt wird. Hartes Geschäft. Okay. Da wir jetzt gerade sozusagen in den angesagten Opernszenen ein bisschen gedanklich uns bewegt haben. Hier jetzt ein Beispiel von einem Komponisten, der, ich glaube, der hat auch, ich weiß nicht, hat das Bundesverdienstkreuz schon mittlerweile bekommen, Wolfgang Riem. Und von ihm gibt es die Oper, die Eroberung von Mexiko. Ich weiß gar nicht, von wann die ist. Aus den 80er Jahren? Nee, das ist ein bisschen später. Aber bisschen eben später. Uraufführung in Hamburg, da hat damals, ich glaube, Rutschiska war noch Intendant, die einen Auftrag gegeben, ist also vor Lachenmann eine der großen Opern, die aus Hamburg Premiere hatten. Ich glaube, nicht so viel aufgeführt wie Lachenmann dann in 99, glaube ich, hat Lachenmann die, oder 98, weiß es gar nicht, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, auf die Bühne gebracht. Das ist auch ein ziemlicher Meilenstein, die wird ja in der ganzen Welt auch nachgespielt, immer wieder. Und das wird, glaube ich, mit der Eroberung von Mexiko nicht so sein. Soweit ich weiß, wird die nicht sehr oft gespielt. Okay, ich habe jetzt, also die Tonqualität ist, glaube ich, nicht so umwerfend, weil das so YouTube-Videos sind, von denen ich da die Musik genommen habe. Aber wir hören mal rein, dass wir so eine Vorstellung haben, wie da so die Ästhetik der Oper uns gegenübertritt. Thank you. Okay, da ist der MP3-Spieler gleich in das nächste Stück gesprungen. Das war ein Ausschnitt aus Die Eroberung von Mexiko, ein Stück von Wolfgang Riem und aus sozusagen, ich will es jetzt nicht überspitzt formulieren, aber vielleicht sozusagen die, das, was ihr in eurer Oper nicht machen wollt. Ja, ja, das ist einfach unerträglicher Pathos. Diese spätromantische Pathos-Gesten, die können auch nicht darüber hinwegtäuschen, wenn dann in den Trompeten und den Geigen dann ein Halbton kommt, dann ist das für mich sozusagen keine Brechung mehr, sondern ich höre das genauso wie halt eine Halbtonreibung bei Wagner. Nur das ist so verspätet, das ist einfach, bei Wagner stimmt es noch, weil es sozusagen, er war da ganz vorne in der Zeit musikalisch, und wenn das dann 130 Jahre später dann eigentlich genau mit diesem falschen Pathos weitergetrieben ist, da fühle ich mich, das ist so fremd, also dann höre ich wirklich lieber sondern in der Zeit die Musik der Zeit an, die da versucht, sich davon abzusetzen. Wagner hat ja versucht, wirklich musikalisch Neuland zu betreten. Und das, was jetzt Riem da macht, das ist zwar in einigen Aspekten vielleicht naja, ein bisschen experimentell, ein bisschen neu, aber diese Stimmen unerträglich. Das ist, taugt ja ganz schnell auch zur Parodie. Also wenn man sozusagen Leute dann fragt, hier, was stellst du dir unter Oper vor? Dann fragt ihr, und dann noch mit Text und so, das ist komisch eigentlich. Also komisch sozusagen, weil es eigentlich schon die Parodie ist. Und sowas gibt es bei uns natürlich nicht. Also es gibt vielleicht Pathos, aber Pathos ist ja auch schon pejorativ eigentlich, aber sagen wir mal, auch eine Art von Emotionalität, auch die in der Musik eine Rolle spielt, aber eher eine, die durch Trennung und die durch Defragmentierung und durch einfach versuchen, was heute noch geht, an was man noch ertragen kann an Emotionalität und was man genau in der richtigen abgefuckten Dosierung auch hören will. Mhm. Also nur dieses kühle, mathematische, gerechnete interessiert mich eigentlich auch nicht so richtig. Es muss schon auch sich in der Musik, also im Klangerlebnis übers Ohr erschließen können. Irgendwas muss sich erschließen, was weiß ich auch nicht genau. Irgendwas muss da sein. Nee, ich denke, es ist ja auch gut, das wäre ja auch irgendwie schwierig, wenn du jetzt praktisch vorgibst, was sich da erschließen muss. Ja. Also mir ging es jetzt gerade beim Anhören so, dass es ja auch sowas, wie soll ich sagen, okay, das ist jetzt ein sehr subjektiver Eindruck, weil das natürlich eine schlechte Aufnahme ist, aber es hat ja auch sowas für mich so Verlorenes, verzweifelt, oder irgendwie so, also verzweifelt wäre jetzt übertrieben, aber irgendwo auch so, ja, Distanziertes, weil es irgendwo, man hat, diese Gesten kennt man und, oder sind einem relativ vertraut und sie plätschern dann irgendwie so ab, also es ist so genau. Irgendwie... Es ist fast nicht mehr möglich, einen eigenen Bezug zu seinem Leben, zu seinen Erfahrungen, zu seiner Hörwelt oder zu seinen auch ästhetischen Welten herzustellen. Das ist einfach jenseits, ganz jenseits von irgendwas, was uns heute angeht. Nun gibt es natürlich noch für viele, ist das ja auch, gehört es auch zu im gewissen Sinn zu in den Bereich gesungener Text, die Musical, die dann so eine ganz andere Inszenierung. Hamburg ist ja so die, glaube ich, drittfrequentierteste Stadt der Welt mit Musicals und da ist natürlich dann ein ganz anderer Umgang, auch eine ganz andere Problematik. Also das ist ja eher so ein Ausflug oder ein Reinziehen in irgendeine Geschichte, mit der sich dann das Publikum identifizieren soll. Ich fände es jetzt ganz interessant, du hattest vorher angesprochen, dass du von den Koloraturen, also praktisch so von Stimmumgang noch eine Aufnahme hast, ja. Die vielleicht, dass wir da noch weiter drüber sprechen. Ich lege das jetzt mal ein. Vielleicht nur vorweg noch die, meine These ist ja ein bisschen, ich versuche es mal zu formulieren, wenn ich Oper schreibe, dann muss ich mit dem Problem Stimme umgehen. Wenn ich das Problem Stimme als Komponist nicht ernst nehme, dann wird es schwierig für mich dass da hinten dann eine Oper rauskommt. Also das ist schon eines der zentralen musikalischen Schwerpunkte. Also ich muss mit Stimme, ich muss eine Idee zur Stimme haben. Und die Stimme in der Oper ist ja, oder überhaupt auch im Konzertlied und in der Kammermusik ist ja auch deshalb so toll, weil das immer in jeder Zeit sozusagen ein Ausdruck von der Subjekthaftigkeit oder vom Subjektbild der Zeit eigentlich Auskunft gibt. In welchem Zustand ist eigentlich das Subjekt? Was sucht eine Zeit als Subjektausdruck? Und diese, wenn ich sozusagen Stimmen höre, also diese hochgeschulten, sehr trainierten und ganz eng geführten, da kommt kein Lüftchen noch neben die Stimmritze, oder es ist sozusagen wenn da der Ton aus dem Mund kommt, dann habe ich das Gefühl, ich habe die geballte, geführte Subjektivität, höre ich auch. Und das ist aber auch eine Lust, das ist das vergrößerte Subjekt, was da singt. Und du kannst sozusagen Anteil nehmen, deswegen wurden die ja auch sozusagen so wahnsinnig stark verehrt wie kaum andere Musiker, die Sänger. Ich glaube, das hat was mit der Subjekthaltigkeit der Stimme zu tun. Und die zweite Frage stellt sich dann an, wenn ich jetzt für Stimme heute schreibe, wenn mir das klar ist, dass das was mit dem Subjektbild unserer Zeit zu tun hat, dann ist genau dieses Gebrochene, was ich jetzt über diese Präparation erzeuge, für mich eine Lösung, da mit dem zum Thema Stimme ein bisschen was über diesen verschwundenen Subjektkern zu erzählen, der eigentlich nur noch überbleibt als Trigger. Und was man hört, es sind aber sozusagen ganz viele Spaltungen in alle Richtungen. Und das ist eine These, ich weiß es nicht, ob man das hört. Ich glaube, dass schon langsam zu hören, dass es da was gibt, was vielleicht eine akustische Abbildung dessen sein könnte, was unser Subjekt heute ist. Das ist ein bisschen groß formuliert, aber ich versuche es vorsichtig. Das wär natürlich toll, wenn das gelingen könnte, dass man sozusagen über eine gesungene Stimme heute auch was über den Zustand des Subjektes erfährt. Also um mal ganz groß zu sprechen. Mhm. Und das ist ein Thema, würde ich sagen, das ist ein wirklich so generis ein Thema der Oper. Ja, ist jetzt ein bisschen. Ja, jetzt hören wir Gluck, ne? Cecilia Bartoli, die super Koloraturen singen kann. Und da finde ich zum Beispiel unglaublich es geht um Schnelligkeit von Tonverbindungen, also es geht um Außenrelationen, die unglaublich fein ziseliert sind. Und ein Reichtum auch erzeugen in den Außenrelationen, also wie die Töne aneinander kommen. Und bei mir, also ich versuche ja eher den Blick sozusagen von den Außenrelationen wegzunehmen. Ich kappe die Verbindung zwischen den Tönen und versuche eigentlich den Fokus in den gesungenen Ton zu legen. Und was da passiert an Geschwindigkeiten, an Überlagerung und so, das ist dann mein Thema. Aber das ist, wie sie das macht und wie Gluck auch diese Arien schreibt, das ist also die hochvirtuose quasi Flexibilität des Subjektes. Vielleicht auch schon präkapitalistisch zu lesen. Okay. Naja, ist das jetzt postkapitalistisch? Naja, oder? Referierst du oder so? Auch ganz einfach, den ersten Track fängt mit einem Instrumentalvorspiel an aus der Oper La Clemenza di Tito. Okay, gut, hören wir mal. Von Gluck. Thank you.

Ja, ein Ausflug in die Operngeschichte von Christoph Willibald Gluck. Ich weiß gar nicht genau das Stück. Was war das nochmal? Das war die Tito. La Clemenza di Tito. La Clemenza di Tito. Emo fra dubio miei. Ja. Wir haben gerade im Studio darüber gesprochen, wann die Oper entstanden ist. Und ich wusste das auch nicht so genau. Das ist von Monteverdi eine Orpheus und Eurydike, eine Inszenierung war, die anscheinend, ja, wie am besten, Michael, du sprichst darüber, du kennst dich da eher aus als ich. Ja, ich, das gibt ja dieses alte Urteil oder der Spruch über die Entstehung der Oper, dass das alles auf einem Missverständnis beruht. Aber manchmal sind ja die Missverständnisse ja auch so produktiv, wie man sich das gar nicht vorstellen konnte. Also die haben da in Florenz eben zusammengesessen und haben überlegt, wie eigentlich in Griechenland, wo der Gesang ja eine sehr große Rolle spielte, auch im Theater natürlich, wie das wiederbelebt werden konnte. Man hatte überhaupt gar keine großen Noten oder Überlieferungen und hat sich dann so ein bisschen zusammengereimt, wie das so sein könnte und hat dann eben Orpheus, also Monteverdi hat sich dann mit seinem Librettisten zusammengesetzt und haben dann diese Geschichte von Orpheus und Eurydike genommen, was aber auch eine sehr interessante Setzung ist. Nämlich, ich finde es eigentlich total genial, das als ersten Stoff zu nehmen, weil Orpheus ist ja derjenige, der über den Verlust seiner Geliebten, die ja von der Schlange gebissen wurde und dann sofort stirbt, über diesen Verlust anfängt zu singen. Und zwar mit einer Intensität, eine Trauer in den Gesang legen kann, dass die Tiere und die Bäume und dann heißt es bei Ovid selbst die Steine anfangen zu weinen. Also das ist quasi das Maximum an Rührung, was überhaupt möglich und denkbar ist. Und die Rührung ist so weit dann vorgedrungen, dass selbst der Hades in der Unterwelt davon gehört hat und hat sich tatsächlich erweichen lassen, was er, glaube ich, sonst nie getan hat vorher. Und hat dann Eurydike wieder freigegeben, dass sie wieder hochkommen kann, weil Orpheus so schön gesungen hat. Mit der Einbedingung, dass Orpheus sich auf dem Weg zurück in die Oberwelt nicht umdrehen darf. Und mitten auf dem Weg dreht er sich natürlich um und Rüdiger verschwindet dann endgültig. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, die natürlich viel gelesen wurde und viel bebildert. Die Maler und die Schriftsteller haben sich viel mit der Geschichte befasst. Warum hat er sich umgedreht? Großes Thema. Warum hat er sich umgedreht? Und man muss dazu sagen, dass es natürlich ganz toll ist, dass er sich umgedreht hat, weil er endlich begriffen hat, sie ist jetzt tot und kann einfach nicht mehr wieder. Also es ist eigentlich auch eine, ist eine, auch eine Metapher oder eine, nee, sagt man, eine Parabel oder sowas über die Frage, wie geht man mit einem Konflikt um? Und in dem Moment, wo er sozusagen sie ansieht und das wahrnimmt, ist sie dann wirklich, wirklich tot. Mhm. Und da ist der Gesang sozusagen in, das ganz großartig sozusagen, in der Geschichte, die Macht des Gesanges schon in der Geschichte mit eingebettet. Und ich glaube, von dieser Geschichte aus und von dieser Macht des Gesangs hat dann das ganze 19. Jahrhundert und natürlich das Bürgertum gezehrt, die das dann da wiedergefunden haben. Mhm. Wobei die Geschichte ja auch noch ein weiteres Ende hat. Also ja, ja nicht, kein gutes mehr für Orpheus, nee. Leider. So, okay, ja, das ist wirklich sehr interessant, eine tolle Geschichte eigentlich, das finde ich auch. Ja, großartig, dann auch mit diesem Start der Oper überhaupt so verknüpft zu sein. Mhm. Wir sprachen auch in den, also wir haben ja praktisch die Pause, wenn die Musik zu hören ist und können uns unabhängig von den Mikrofonen unterhalten über aktuelle andere Opernprojekte und oder Umgang mit Stimme. Und da habe ich so ein bisschen mich auf die Suche begeben und bin dann zum Beispiel auf ein Projekt von Ablinger gekommen, Voices and Piano, das will ich jetzt gerade mal kurz vorstellen. Und zwar sind das eine sehr enge Verbindung, ist es eine sehr enge Verbindung von Stimme und Klavierkomposition. Die Stimme ist jetzt hier gleich im Original zu hören von Pier Paolo Pasolini und der Klavierpart ist praktisch auf die Stimme zu hin komponiert. Das theoretisch oder praktisch ist es auch möglich, das Klavier zu hören ohne die Stimme und dann ansatzweise den Text zu verstehen. Also eine ziemlich ausgefeilte Technik, die sich Ablinger da ausgedacht hat. Und da hören wir jetzt gerade rein von Ablinger das Pier Paolo Pasolini. Allora, lei fa un'osservazione molto interessante e che mi tocca molto da vicino. Quando io dico democrazia, non intendo la reale democrazia, dico la democrazia formale. Cioè quando Oreste arriva ad Atene e Atene istituisce il primo tribunale umano, cioè per la prima volta degli uomini attraverso delle elezioni vengono eletti giudici e sono loro che giudicano un altro uomo anziché essere gli dèi, compie un passo, un enorme passo avanti nella storia umana, però è puramente formale. Poi questa forma va riempita di una democrazia reale. Ecco, allora la domanda che vorrei farvi non è una domanda seria, è divertente, quindi rispondete come vi pare, magari anche spiritosamente. Ed è questa, voi avete visto un giovane che parte dal suo mondo antico, con i suoi vecchi dei, le sue vecchie credenze, eccetera, eccetera, figlio di un capotribù, perché Agamennone in fondo è una specie di capotribù, e arriva a fare esperienza del mondo occidentale moderno, i tribunali, i grandi palazzi, gli alberghi e soprattutto l'università, voi siete studenti universitari, quindi. Ecco, allora la domanda che vorrei farvi è questa, voi vi sentite un po' Oreste? Io ho parlato di capotribù dicendo che Agamennone in fondo è un capotribù, comunque voi tutti in generale, diciamo almeno nel 90% dei casi, venite da una famiglia che ha una certa possibilità. Da queste prime risposte mi pare che voi avete messo l'accento sul fatto che venendo come Oreste in un mondo moderno, conoscete qualcosa di nuovo e di positivo in un certo senso. Ma siete sicuri che tutto ciò che conoscete nel mondo occidentale sia completamente positivo e quello che invece avete lasciato no? Sembra un'osservazione molto giusta e intelligente. Allora io vorrei chiederti se il modo di non lasciarsi alienare dalla civiltà di consumi, della civiltà occidentale moderna, potrebbe esservi anche fornito dal fatto di essere appunto africano, cioè di opporre al modo di conoscenza occidentale un suo animo originale che fa sì che le cose che lui apprende non diventino nozioni consumistiche, ma siano nozioni personali, reali. Questo mi porta alla seconda domanda. Cioè, il film finisce, come vi dicevo, con la trasformazione delle furie in Eumenidi. E questa è una specie di sintesi. Come si potrebbe rappresentare questa trasformazione delle furie in Eumenidi? E qui queste contraddizioni di cui parlavo sono dichiarate, manifeste, esplicite. Vedete infatti questa lapide posta sopra la libreria. Essa dice che questa costruzione è dovuta all'aiuto del popolo e del governo della Repubblica Popolare Cinese. Ma nei libri esposti nelle vetrine della libreria, ecco l'altra alternativa, l'alternativa appunto neocapitalistica e anglosassone. Come i signori inglesi introducono l'insegnamento, libri per insegnanti di storia nell'Africa dell'Est, l'educazione sociale dell'adolescente, tutti i libri divulgativi, come vedete. Racconti per ragazzi. Ancora un libro evidentemente divulgativo di storia, Giulio Cesare. I nuovi africani. Uomini della città e uomini della tribù. La nascita del nazionalismo nell'Africa centrale, poemi evidentemente in dialetto swahili del Kenya e nuove grammatiche. Questa volta anche un libro sulla Russia. Gesù Cristo. E sull'educazione americana. Pier Paolo Pasolini in seiner, mit seiner Stimme zu hören, in einer Kombination, die Peter Ablinger komponiert hat, Voices and Piano, mittlerweile anscheinend 50 Stücke, eine Reihung seit 1998, wo dann die Stimmen zu hören sind von Marina Abramovic, Guillaume Apollinaire, Jorge Luis Borges, Bertolt Brecht und vielen anderen. Rolf-Dieter Brinkmann hätte ich hier auch noch. Ne? Mhm. Pasolini hat ja auch in seinen Filmen Menschen von der Straße genommen, praktisch. Also auch so, da praktisch so ein Bezug zur direkten Realität, also durch deren Gestik oder Agieren. Und die Geschichten spielen ja auch sehr in realistischen und Physiognomien auch vor allen Dingen, ne? Also Leute, die nie sonst gecastet worden wären, sehr filmuntypische Gesichter. Was mir aufgefallen ist bei vielen, die jetzt aktuell als Oper erscheinen, vielen Arbeiten, dass es oft sehr mit Videoprojektionen gearbeitet wird und auch eher das, wenn man es hört, eher das Konstruktionsprinzip der Collage da verwendet wird. Als ein Beispiel habe ich jetzt hier zum Beispiel Blinded von Michael Beil in der Inszenierung von Thierry Brühl. Ich kann das mal kurz anspielen, damit auch so ein bisschen klar ist, was ich meine. Bronze bei Gold hörte die Hufeisen, Stahl klingelnd, sonné, sonné la cloche. Bronze bei Gold hörte die Hufeisen, Stahl klingelnd, sonné, sonné la cloche. Lakme, an intriguing tale set in the exotic land of India of the 19th century. The high point of the opera is the bell song, a brilliant coloratura tour de force. The bell song from Leo Delibes' Lakme. Blude. Clochette. Vorbeiging an Moulins Pfeifen. In seiner Brust die Süße der Sünde. Vorbei an Wines Antiquitäten. In den Gedanken süße, sündige Worte. Vorbei an Carols matt abgenutztem Silbergeschirr für Rau. Blochette. Das war ein Ausschnitt, es geht noch weiter, noch 10 Minuten wird es weitergehen, aus Blinded von Michael Ball, 2010 inszeniert mit Thierry Brühl und Daniel Gloger hat einen Stimmpart da übernommen und der Sprecher war Christian Brückner, vielleicht einigen bekannt durch seine Synchronstimme und in verschiedenen Zusammenhängen. Ja, wir hatten jetzt 2 Stunden die Kammeroper Exit G im Zentrum der heutigen Klingding-Sendung und zum Schluss vielleicht noch ganz pragmatisch praktische Dinge. Wenn man da hingehen will, wie macht man das am besten? Ich habe festgestellt, dass das Kaufen von Karten übers Internet schon seine Probleme hat, weil manche ausverkauft sind. Seid ihr informiert, welche Tage noch? Also das betrifft, glaube ich, nur die Premiere am 5. Also, und der Vorverkauf ist ausverkauft, also es wird wahrscheinlich ein paar Karten an der Abendkasse geben. Okay. Während die anderen Vorstellungen kann man noch über die Webseite der Staatsoper kaufen. Okay. Oder bestellen und kaufen. Und wie lang geht das Stück so? Ungefähr 1/4 Stunde. Aha. Okay. Mit Pause? Ohne Pause. Ohne Pause. Ja. Das also, die Premiere ist am 5. April, das ist Ostersonntag. Ganz genau. Ja, und am 6. am Ostermontag habe ich mir Karten besorgt. Und dann geht es weiter im Mai, 15., 16., 17., jeweils 20 Uhr. In der Opera Stabile. Und ja, ich bedanke mich für euer Kommen heute ins Studio. Danke. Und viel Erfolg wünsche ich, soweit man das schon hier machen kann. Das sollte man ja nicht so übertreiben, sonst hat es vielleicht irgendwie negative Auswirkungen. Ich weiß nicht, was wir noch zum Schluss hören können.